Sechste Szene, dasselbe Wirtshaus abends. Eine halbleere Obstlerflasche auf dem Tisch. Herr Bösel, wo müssen wir morgen hin? Pass auf, der nächste. Dreharbeiten von einem Sexfilm, pass auf. Also, die 306 Filme im Burgenland, ja? Ja. Zufällig, ja? Ja. Und da ist so eine arge Geschichte. Da muss einer, muss eine Sau. Eine richtige Sau. Ich meine, die Sau ist gewaschen. Eine Spitze. Ja? Spitze. Parfümiert. Ja. Alles, okay. Aber der sagt, Buschen sagt, ich kann nicht. Ja. Ich mach die Augen zu, ich stelle mir alles andere vor, aber ich kann nicht eine Sau wundern. Gar nicht. Ja. So, ihr könnt mir zahlen, was wollt. Ich kann nicht. Pass auf, jetzt, also der ist nicht der Regisseur, sagt, Scheiße. Nicht, sagt der Regisseur, ich brauch wen. Geht der Burgenländer vorbei. Haben die Herrschaften noch einen Wunsch? Der Herr verhiert. Alles in Ordnung. Super Schnaps. Moment. Alles ist nicht in Ordnung. Wo sind die Tänzerinnen? Ja, eigentlich richtig. Sagen Sie mal, hast du Essen? Bei der Autobahnabfahrt war ein Nachtclub, wann die her. Nein, die Profis interessieren uns nicht. Ja, genau. Wissen Sie, wir sind mit einem Teller unterwegs. Haben Sie Töchter, Reisches im Tierndl? Tierndl-mäßig. Ab 13 nehmen wir eins. Nein, die schläft schon. Oder ist hin aus dem Gesicht geschnitten. Da darf man verzichten. Ja. Oder wir warten, bis Finster ist. Heikel sind wir nicht, aber fleißig. Ja, wie die Feuerwehr, als er spritzbereit. Da lacht er, der Wirt, da lacht er. Ein bisschen lacht er. Sagen Sie, wann machen Sie das eigentlich mit den Brandschutztüren? Was? Wissen Sie nicht? Der weiß das nicht. Neue Verordnung, wir benötigen Brandschutztüren zwischen Bad und Zimmer. Brandschutztüren? Sicher. Die Gäste gehen spät abends kacken, rauchen ein, damit sie besser können, lesen die Zeitung dabei, schlafen ein und verbrennen. Daher Brandschutztüren. Außerdem stimmt es mich betrüblich, Ihnen sagen zu müssen, Sie haben die Schlüssel schleißig serviert. Das machen wir noch einmal. Falsche Seite. Gämmer. Außerdem sind die Schuhbänder offen. Machen Sie zu, aber flott. Wirt kniet nieder, bindet zu. Schauen wir, was Stinger die Socken hat. Ziehen Sie den Schuh aus. Der Wirt zieht folgsam den Schuh aus. Haben wir die Zehennägel geschnitten? Socken aus. Fellner zieht ihm das Hosenbein hinauf. So, das ist ein Kampf, oder? Das ist kein Fuß, was Sie da haben, das ist eine Landkarte. Müssen wir einreiben. Fellner schüttet dem Wirt Schnaps über die Füße, dann über den Kopf. Der Wirt erhebt sich. Er ist einen Kopf größer als Fellner. Herr Wirt, der meint's nicht so. Komm, Herr Fellner, kommen Sie, gehen wir schlafen. Komm, kommen Sie, gehen wir. Gute Nacht. Der Wirt zieht seinen Schuh an. Blackout.